live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Woche. Schön, dass ihr da seid. Und wie immer an einem Montag beginnen wir mit einer freien Themennacht, eine offene Sendung. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema, was Privates, was Politisches, was Gesellschaftliches. 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und es geht los mit einer jungen Frau, die heißt Priscilla. Stimmt das? Priscilla. Priscilla. Genau. 23. Wie ich es gerade sagte. Priscilla, woher kommt der Name? Von Elvis, Priscilla Presley. Ah, genau, ja, stimmt. Deswegen. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch. Meine Liebe, über was reden wir? Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist Wunder. Wunder, darüber haben wir vorige Woche ja geredet. Genau. Und du rufst dazu noch an, das ist gut. Genau. Über was für ein Wunder möchtest du sprechen? Ja, es geht um mich. Der Vorfall, der liegt mittlerweile jetzt fast zehn Jahre zurück. Der Vorfall? Ich war damals 13. Mhm. Wir waren zu Hause an einem schönen Sommertag. Meine Eltern, meine Geschwister waren am Kochen, haben alles schön gehabt. Und von meinem Freund, also ein guter alter Bekannter war das gewesen, war zu Besuch bei uns. Viele Jahre hat mein Vater den schon gekannt. Der war heroinabhängig. Mhm. So im Alter von deinem Vater? Ja. Mhm. Also mein Vater hat immer viel Hoffnung in ihn geschöpft gehabt und wollte auch, dass er auf einen guten Weg kommt. Mhm. Und hat dann auch ihn immer zu uns eingeladen. Wir sind immer nett zu ihm gewesen. Mhm. Ja, und wie an dem Tag, da war er halt auch bei uns. Und wir waren, also ich war am Balkon. Wir hatten eine Wohnung in einem dritten Stock mit Balkon. Und da waren wir auf dem Balkon, ich und der Mann. Und ich habe aus dem Balkon geschaut. Alles war toll gewesen. Und dann bin ich auf einmal geschubst worden. Wie? Wohin geschubst? Vom Balkon runter. Du bist vom Balkon runtergeschubst? Runtergeschubst worden? Runtergeschubst, jawohl. Aber in der Regel ist ja eine Barriere da, ein Geländer. Ja, der hat mich angehoben und übers Geländer geschubst. Also nicht nur geschubst, sondern auch angehoben noch? Ja, also mit voller Absicht runtergeschubst. Hat der dich ja runtergeschmissen? Runtergeschmissen. So muss man sagen. Dieser mit voller Freund, Absicht. Dieser Freund des Hauses, den dein Vater so lange unterstützt hast, dann bist du aus dem dritten Stock runtergefallen? Ja, direkt vom dritten Stock, direkt auf der Wiese, auf dem blanken Boden aufgeschlagen. Weißt du ungefähr, wie viele Meter das waren? Dritter Stock ist ja schon sehr hoch. Ja, vom Meter her, ich kann es nicht genau sagen, 18 Meter, 20 Meter, so in der Richtung. So, wie schwer warst du verletzt? Wie ging es dir, als du unten lagst? Also vom unten ankommen, fliegen und alles, davon wusste ich absolut gar nichts. Ich bin auch erst nach dem Vorfall 3 Monate später aufgewacht. Ich war im Koma. 3 Monate? Mhm. 3 Monate später. Mhm. Wie schwer waren deine Verletzungen? Ich habe danach erfahren von Ärzten und von meiner Familie halt, dass ich die komplette Schädeldecke war offen. Mhm. Ich hatte mehrere Knochenbrüche, also Oberschenkelbruch, Schlüsselbeinbruch, beide Arme gebrochen, die ganze Brustwirbel gebrochen, Nierenquetschung. Der Körper war sehr, sehr kaputt, das muss man sagen. die meisten Menschen überleben ja solche Stürze überhaupt gar nicht. Ganz genau. Also ich bin ja auch direkt, kann man sagen, also so seitwärts mit dem Kopf und mit der Wirbelsäule aufgekommen. Bist du wieder vollkommen gesund geworden? Mittlerweile schon. Das ist ja mein ganzes Wunder darin. Das, also ich genau, bin dann das ist auch das Wunder. Das ist wirklich ein Wunder. Nach 3 Monaten dann hat man mir ja dann gesagt, dass ich ab der Hüfte abgelehnt bin. Da ist erstmal für mich eine komplette Welt zusammengebrochen. Da hat man gesagt, ja gut, wir müssen mal mit Reha versuchen danach. Da hatte ich dann Reha gemacht, ewig lange Therapien, nichts hat geholfen. Dann sind wir dann zu verschiedenen Ärzten, nach München, nach Frankfurt, nach Hamburg, nach Heidelberg, sogar nach Amerika, nach Portland geflogen. Die ganzen Ärzte hatten gesagt gehabt, da gibt es keine Hoffnung mehr. Also da gibt es nicht mehr, sie ist ab der Hüfte gelähmt und du musst da dich damit auch abfinden. Nichts mehr. Ich muss mich damit abfinden, ganz genau. Und das war damals für mich sehr, sehr schwer. Aber ich war ein Kind, kann man ja sagen. Ja, natürlich, es ist 13. Du warst 13, als das passiert ist. Aber was ist dann geschehen, dass du wieder laufen konntest? Ja, da kommen wir dann zum Wunder. Wir sind also ganz gläubig hier, Familie, katholisch. Und wir sind dann gefahren, also das ist, heißt Heroldsberg. Ich wohne ja in der Nähe von Nürnberg. Das ist auch nicht weit von uns. Das ist eine heilige Stätte, wo das sich Mutter Gottes gezeigt hat. Ja. Da sind wir dann hingefahren und da war dann auch mehrere Priester, Pater Dolfi und drum und dran und hat gesagt, ja, ich soll bitte damit in der Kapelle kommen. Dann wurde für mich gebetet. Die haben dann da so eine Art so kleines Taufbecken da. Da wurde ich reingelegt, wieder rausgesetzt und wieder im Rollstuhl rein. Und dann sind sie mit mir gefahren. Das ist so eine Art wie so kleiner Park, kann man eigentlich sagen. Und da bin ich dann reingefahren worden, alleine. Und dann habe ich gebetet und habe mir aber innerlich gesagt, was soll das hier eigentlich? Wenn das jeder Arzt sagt. Und du warst bei so vielen Ärzten. Und ich war bei so vielen Ärzten, oh ja. Lieber Gott, bitte sag mir, gib mir, es hilft doch sowieso nichts. Hör auf, mich so weiterhin zu quälen. Ich möchte einfach nicht mehr, weil meine Eltern haben halt einfach auch die Hoffnung nicht aufgegeben. Ja, und was da dann passiert ist, kann ich bis heute nicht direkt beschreiben, erklären. Das war ein Gefühl, also ich habe wirklich über den Schultern kalten Schauer bekommen, Schweißausbrüche und irgendwas in mir oder Stimme, ich weiß es nicht, hat gesagt, was willst du? Du bist Gottes Kind, steh auf und geh. Ja, sag bloß und nicht, du bist dann, konntest dann aufstehen und gehen. Ich habe Gefühl in meinen Beinen gehabt, ich bin aufgestanden und ich bin gegangen. Also nicht perfekt, aber bin zwei, drei Schritte gelaufen. Wie lange lag da das Unglück zurück, als das geschah? 8 Monate. 8 Monate. Das ist acht Monate, da waren die Muskeln ja auch völlig erschlafft. Ja. Und du hast vorher im Rollstuhl gesessen, hattest auch vorher im Rollstuhl kein Gefühl in den Beinen. Null Gefühl. Also wirklich null Gefühl. Also gar nichts. Als du dann aufgestanden bist und versucht hast, ein wenig zu gehen, wohl wackelig, aber immerhin, war da jemand bei dir? Nein, ich war alleine, aber das war so wie ein Hügel. Und unten waren meine Mutter und mein Vater. Und dann das Einzige, was ich eigentlich dann noch mitbekommen habe, bevor ich also ein bisschen schwach geworden bin auf den Beinen, wie meine Mutter geschrien hat, was aus ihrem Hals gekommen ist. Und zu mir hochgerannt bin und dann habe ich mich auf die Wiese geschmissen, habe mit meinen Füßen gefühlt die Wiese und ich konnte es spüren. Das ist ja eine ungeheure Geschichte, Priscilla, ja, die du uns da erzählst. Das sind ja zwei Wunder. Das erste Wunder, dass du das überlebt hast, diesen Sturz. Genau. Und das zweite ist ja wirklich ein klassisches Wunder. Genau. Warst du mal bei Ärzten, hast denen das erzählt? Was haben ja, die gesagt? Ja, natürlich. natürlich, ich war danach bei Ärzten und bin dann da mit Krücken reingekommen, 3 Tage nachdem ich da auf an der Heiligen Stätte war. Und die haben gesagt, ja, ein Wunder, nur ein Wunder, sie können sich das medizinisch gesehen nicht erklären. Das haben die Ärzte auch gesagt. Das war eindeutig ein Wunder, ja. Du bist doch bestimmt ja nochmal in MRT oder CT gekommen und haben das zu gucken konnten, was da nun geschehen war. Ja, natürlich, die haben mich untersucht und die haben gesagt, der Knochen, der damals also zersplittert ja war, warum das ja alles so ist, wächst nach und ich bin mit viel Übung in einem Jahr genauso fit, wie ich es vorher war. Was für eine fabelhafte Geschichte. Was für eine rührende Geschichte. Ich kann dazu auch nur sagen, ich bin danach dann ein Jahr später weil ich das Leben halt voll genießen wollte und meine Beine genau bewegen, also einsetzen wollte. Ich bin danach zur Taekwondo gegangen und bin da zum Meister Rocky Lewis Blum gegangen und mittlerweile besitze ich einen Schwarzgurt in Taekwondo. Priscilla, bevor das zu sehr in den Hintergrund gerät, ich möchte dich nochmal was fragen zum Anfang der Geschichte. Warum hat der Täter das getan? Tja, das ist das Erstaunliche daran. Also war der auf Heroin? Nein, in dem Moment nicht. Also er war es schon. Wie war denn dein Verhältnis zu ihm gewesen, davor die Jahre? Nett. Also ein Freund, der immer da war, der, mit dem man sich unterhalten konnte, wo der Papa gesagt hat, manchmal, ja, alles, was der sagt, brauchst du nicht drauf hören, der ist krank. Aber was hat wie hat er denn hinterher diese schreckliche Tat gerechtfertigt? Die konnte er gar nicht mehr rechtfertigen, weil er direkt nach mir gesprungen ist und den Sturz nicht überlebt hat. Das heißt, er ist nach mir gesprungen. Alles bleibt im Dunkel. Niemand weiß, warum er dir das angetan hat? Doch, eigentlich schon. Wir haben danach erfahren von seiner Mutter, also der mich geschubst hat, die Mutter davon. Mhm. Geschubst klingt so harmlos. Der hat dich rausgeschmissen. Ja. Der hat dich über die Balustrade da gehoben und runtergeschmissen. Ja, was habt ihr erfahren? Wir haben erfahren, dass er neidisch auf meinem Vater, seinem Glück war. Dass mein Vater Familie, also Frau, Kinder, einen Job, gut angesehen bei allen Leuten hatte und ihn das Kostbarste nehmen wollte. Und das war ich. Unfassbar. Priscilla, du hast gerade gesagt, dass du vorher schon ein gläubiger Mensch warst. Ja. Was hat dieses Ereignis mit deinem Glauben gemacht, der ja ohnehin schon da war, aber was hat er mit deinem Glauben gemacht? Ja, also auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel. Ich bin ich bin ganz tief in Gott und Mutter Gottes natürlich. Und ich bin wirklich natürlich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch sündigt nun mal. Aber ich halte mich so gut, wie es geht, an gewisse Gebote. Ich tue vieles, vieles für kranke Menschen, die auch solche Schicksale. Also der Glauben hat sich vertieft. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte gerade so den Gedanken, aber es steht mir nicht an, dir das vorzuschlagen. Ich sag's nur, ich frage dich, bist du schon mal auf die Idee gekommen, vielleicht auch als Dank für das, was da geschehen ist, eine lange Pilgerreise zu machen? Ja, sich bisher noch nicht so, hat sich noch nicht so rauskristallisiert. Ich war in Lourdes gewesen. Das habe ich schon geschafft. Aber bisher noch nicht so dazugekommen durch Arbeitsverhältnisse, familiär und so weiter. Du bist erst 23, da kann noch. Ja, und ich bin auch halt sehr jung. Genau. Liebe Priscilla, vielen, vielen Dank für den Anruf, für diese wahnsinnige Geschichte. Was für ein großes Glück, wer immer das auch bewerkstelligt hat, dass du lebst, dass du gerettet worden bist, dass du gesund geworden bist. Großartig. Ich freue mich sehr für dich. Danke. Alles Gute von Herzen und vielen Dank für deinen Anruf. Dankeschön. Tschüss. Ich bedanke mich auch. Schönen Abend. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, das ist unsere Nummer, unter der ihr uns kostenfrei erreicht oder mailt uns domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte schreibt unbedingt eure Telefonnummer mit in die Mail rein und verfasst die Mail relativ kompakt. Hier ist Laura. Laura ist 31. Guten Morgen, Laura. Guten Abend. Hallo, Laura. Was ist dein Thema? Hallo. Ich kann mich an meine gesamte Kindheit nicht erinnern. An deine gesamte Kindheit? Ja. Also bis wohin gehen die Erinnerungen? Bis zu welchem Alter? So ungefähr 18, 19, als ich ausgezogen bin aus dem Elternhaus. Wie, und danach? Da kann man sich eigentlich an viele Ereignisse normalerweise erinnern. 17, 15, 14 und so weiter, Pubertät. Theoretisch ja, aber ich kann mich an eigentlich im Prinzip überhaupt nichts erinnern. Ich kann mich an drei Träume erinnern, die ich irgendwie im Kindergarten so ungefähr hatte und sonst an gar nichts. Warum ist das so? Ich weiß es nicht. Das ist meine große Frage und Sorge. Ich weiß nicht, woran das liegt. Und ich weiß nicht, ob ich das erforschen wollte oder nicht. Du bist 31 Jahre alt. Seit wann ist dir das so klar, dass du dich an diese Zeit davor, also vor 18 Jahre, nicht erinnern kannst? Ja, also ich habe das, man ist ja nur in sich selber und ich habe das irgendwie für normal gehalten, wie man ja immer alles, was einem so passiert, für normal hält. Und mir ist dann später so im Laufe der Jahre so tröpfchenmäßig klar geworden, dass sich Menschen schon an Dinge erinnern können. Ich habe zum Beispiel eine Freundin aus dem Kindergarten noch und die hat dann irgendwann angefangen, so Sachen zu sagen, wie weißt du noch damals, als wir im Kindergarten waren oder weißt du noch, als du in der dritten Klasse warst und wir das und das gemacht haben und ich dann so gesagt habe, ja, klar. Aber ich weiß es halt wirklich nicht mehr. Ich kann mich überhaupt nicht dran erinnern. Aber das muss doch schon dir mehrfach früher aufgefallen sein, dann zum Beispiel im Gespräch mit deinen Eltern. Na, ich habe mich mit meinen Eltern eigentlich, also ein Gespräch mit meinen Eltern kann ich mich eigentlich gar nicht groß erinnern. An meine Mutter kann ich mich gut erinnern, weil ich mit der jetzt noch sehr, sehr viel Kontakt habe. An meinen Vater kann ich mich tatsächlich fast gar nicht erinnern. Ist der verstorben schon? Der ist vor 3 Jahren gestorben, ja. Aber so, also Eltern, jetzt in deinem Fall dann die Mutter, man spricht doch so über früher als Kind. Da muss das, ja, ich habe das immer so zur Kenntnis genommen. Also ja, klar, so muss das gewesen sein. Ich meine, ich habe mir ja auch gedacht, meine Eltern waren ja schon älter, die können sich dann da vielleicht dran erinnern. Aber ich halt nicht, ne? Aber irgendwann warst du auch mal, sagen wir mal, 19 oder 20. Genau, das heißt, da kann ich mich noch dran erinnern, okay. Also als ich ausgezogen bin. Okay, aber als du 19 Jahre alt warst, wenn alle Erinnerungen, die davor liegen, wenn die weg gewesen sein sollten, dann hattest du ja nur noch das Dunkle in deinem Kopf. Wenn du, ja, man lebt halt so im Jetzt, ne? Ja, aber was ist das für ein Lebensgefühl? Du bist 20 Jahre und kannst dich an überhaupt gar nichts erinnern, was hinter dir liegt. Ja, es ist auch tatsächlich, es ist auch wirklich sehr, sehr merkwürdig. Mir war auch zu dem Zeitpunkt schon bewusst, dass das nicht normal ist. Also diese Gespräche mit meiner Kindergartenfreundin waren schon davor. Also mir war schon klar, dass das nicht normal ist, aber es war wirklich so, dass ich mich an letzte Woche und vorletzte Woche nicht erinnern konnte. Es war einfach weg. Sachen sind passiert und waren einfach sofort weg. Hat dir das nicht große Angst gemacht? Das macht mir auch heute noch große Angst. Ja. Also man googelt dann ja, ne? Also man googelt ja immer alle seine Wehwehchen und meistens hat man dann irgendwie einen Hirntumor oder so. Mhm. Und bei mir kommt halt immer, wenn ich das google raus, Trauma, ne? Also Kindheitstrauma und irgendwelche schlimmen Dinge, die passiert sind. Und das ist irgendwie so ziemlich das Einzige, was ich finde. Und Entschuldigung, meine Frage ist halt tatsächlich, also ich weiß auch, dass mein Vater meine Mutter vergewaltigt hat. Das hat meine Mutter mir aber viel, viel später erst erzählt. Und ich kann mich ganz, ganz dunkel daran erinnern, dass mein Vater auch anzügliche Kommentare gemacht hat manchmal. Also dass mein Vater so zu Sachen dir gesagt hat wie, genau, also über mich. Über in dich. Meiner Anwesenheit. Als ich dann irgendwie ein bisschen älter war und mehr aussah wie eine Frau, hat er halt so Sachen gesagt wie, dass meine Mutter, als sie so alt war wie ich, genauso scharf aussah wie ich jetzt. Und da, aber guck mal, das ist ja so Tröpfchen, das, so Tröpfchenweise. Aber das ist ja interessant. Du hast alles vergessen, nur das weißt du. An sowas kann ich mich ja aber wirklich nur ganz, ganz wenig erinnern. Aber das sagt ja auch schon mal viel aus, dass gerade das in Erinnerung geblieben ist. Ja, das deutet ja vielleicht wirklich auf irgendetwas hin. Die Frage ist halt, also was ich mich halt tatsächlich frage ist, ich lebe ja nun gut. Also ich habe eine funktionierende Beziehung, ich habe einen funktionierenden Job, es läuft alles ganz gut. Und ich frage mich, ob ich da jetzt drin rumwühlen sollte oder ob ich einfach sagen sollte, ja mein Gott, dann ist es halt weg und es ist halt jetzt auch nicht so schlimm. Oder ob das dann vielleicht irgendwann, weiß ich nicht, wenn ich irgendwann mal Kinder habe oder heirate und dann kommt es plötzlich hoch. Das ist halt meine große Sorge, dass dann irgendwas Schlimmes, was mir passiert ist, hochkommt und dann dann geht alles kaputt. Oder ob ich es einfach sein lassen soll und sagen soll, komm, ja, ist egal. Ja. Große Frage, die man in der Psychologie auch diskutiert. Soll man Dinge vielleicht auch ruhen lassen, wenn sie wirklich ruhen und es einem gut dabei geht? Oder soll man suchen und soll sich klären? Und genau, und da komme ich halt nicht weiter mit dieser Frage. Ich finde ein ganz wichtiges Kriterium ist, welchen Leidensdruck man hat. Ja. Ob es nur so eine Neugierde ist oder ob es schon irgendwie mehr in dir ist, ob es sich sehr beschäftigt, ob du sehr kreist um diese Gedanken. Ich meine, das ist ja nicht irgendeine Kleinigkeit. Da ist ja dein halbes Leben ist ja verschwunden. Ja, zwei Drittel sind halt einfach weg. Genau, wenn das jetzt irgendwas wäre, wo man sagen kann, okay, komm, rühr mal nicht dran, dir geht's gut und genieß dein Leben und lebe dein Leben. Es ist die Frage, wie sehr beschäftigt es dich? Also es macht mir halt am allermeisten einfach Angst. Also nicht Angst in dem Sinne, dass es mir jetzt in meinem Lebensalltag Angst macht, dass es weg ist, sondern mir macht viel mehr Angst, was passiert, wenn es wieder da ist. Dass es weil hochkommt. Es verschwindet ja nicht einfach von alleine, hoffe ich, denke ich. Also ich weiß es nicht. Ich kenne auch niemanden, dem das sonst jemand erzählt, ist ja auch nicht jedem, aber ich kenne auch niemanden sonst, dem das passiert ist. Hast du mit deiner Mutter darüber mal gesprochen? Nee, das ist mir auch super unangenehm einfach. Also mir ist es super, super unangenehm, da überhaupt drüber zu sprechen. Wie ist dein Verhältnis zu deiner Mutter? Mit meiner Mutter habe ich ein super Verhältnis. Aber dass mein Vater meine Mutter vergewaltigt hat, weiß ich auch nur, weil ich mal zufällig noch wach war, als sie mit einer Freundin telefoniert hat. Aber Laura, wenn du ein super Verhältnis mit deiner Mutter hast, das kenne ich auch aus der Familie, dass man tausendmal mit den Eltern, habe ich über die Kindheit gesprochen, weißt du noch, haben wir das gemacht, ja, dann sind wir da hingegangen, Schule und Urlaub und sowas. Fällt das denn deiner Mutter nicht auf, dass du überhaupt nichts sagen kannst zu deiner Vergangenheit? Nö. Wir reden tatsächlich relativ wenig über die Vergangenheit und man lernt auch tatsächlich... Vielleicht will deine Mutter auch nicht über die Vergangenheit reden. Ja, das kann natürlich... Der Gedanke ist mir noch nie gekommen. Also wir reden da eigentlich nie drüber. Auch wenn wir irgendwie bei Familienfeiern zusammen sitzen, reden wir nie über die Vergangenheit. Also was ich auf jeden Fall an deiner Stelle machen würde, Laura, ist, ich würde meine Mutter ansprechen. Ich würde an deiner Stelle deine Mutter ansprechen und ihr das erstmal so sagen. Und sie ist dass ja ich die mich nicht erinnern kann. Ja, und sie ist ja die Person, die am engsten an dir dran ist. Die kennt dich ja, mit der hast du ja gelebt so lange. Was wird sie sagen? Was sagt sie? Irgendwas wird sie sagen. Vielleicht hilft dir das schon weiter. Ich fürchte, dass meine Mutter sich dann ganz furchtbare Gedanken um mich macht und dann tut mir das für meine Mutter so leid. Nee, musst du nicht. Ich finde es immer ein Vertrauensbeweis, wenn man auch schwerwiegende Sachen jemandem erzählt. Man darf nicht aus Rücksicht, dass jemand dann sich Sorgen macht oder so, das zurücknehmen. Das wird euch ja wahrscheinlich vielleicht noch mehr aneinander binden. Das wahrscheinlich schon, ja. Also wenn du ein richtig gutes Verhältnis hast, finde ich, ist das sogar angesagt, dass du das deiner Mutter erzählen musst. Deine Mutter wird es sogar von dir erwarten. Sie wird wahrscheinlich zu dir sagen, Mensch, warum hast du denn nie mal mit mir darüber geredet? Ja, wahrscheinlich schon. Aber mir tut es halt wirklich für sie dann auch leid. Also ich will sie damit halt nicht belasten. Nein, wie gesagt, ich glaube, dass das keine Belastung ist, sondern ein Ausdruck des Vertrauens, was ihr beide miteinander pflegt. Ja, so habe ich das tatsächlich noch nie gesehen. So, und wenn du das gemacht hast, je nachdem, was da rauskommt, da würde ich an deiner Stelle entscheiden, gehe ich jetzt in eine psychologisch-psychiatrische Behandlung oder lasse ich es einfach erstmal ruhen? Ja, das ist wahrscheinlich ein sehr guter Hinweis. Der einzige Traum tatsächlich, witzigerweise, an den ich mich, beziehungsweise einer von dreien, an den ich mich erinnern kann, das war, da muss ich ungefähr 4 oder 5 gewesen sein. Das weiß ich noch, als wäre das gestern gewesen. Das weiß ich mehr als alles, was mir passiert ist, als ich 5 war. Da habe ich geträumt, dass ganz, ganz absurd, dass mein Vater und mein Großvater wir haben alle in einem Haus gewohnt, dass sie sich vor meinem Bett streiten und dass mein Großvater meinen Vater umbringt. Aber immer wieder taucht der Vater auf. Ja, immer wieder taucht der Vater auf. Obwohl ich habe ihn auch seit 100 Jahren nicht gesehen, weil er irgendwann nach Frankreich ausgewandert ist. Also ich habe den im Prinzip, seit ich ausgezogen bin, damals aus dem Elternhaus auch nicht mehr gesehen. Der war dann halt weg. Der Vater? Genau. Hast du nicht gerade gesagt, dass er verstorben ist? Der ist auch mittlerweile tot, genau. Ja. Aber zwischen dem Auszug von mir und seinem Tod habe ich ihn nicht gesehen. Also Laura, das, was ich hier gerade gesagt habe, ist so meine private Laienmeinung. So würde ich vorgehen. Ich kann dich natürlich jetzt hier nicht psychologisch, psychiatrisch beraten. Nein, das ist mir klar. Deshalb, auf jeden Fall, das hast du meine subjektive private Meinung gehört, möchte ich auch noch, dass du mit meiner Psychologin mal ein paar Worte sprichst. Okay, dann mache ich das sehr, sehr gerne. Genau, sie hat sicher noch eine ganz andere Sichtweise darauf und ihr könnt das ja dann noch weiter vertiefen. Wollen wir es so machen? Super, vielen, vielen Dank. Sehr gerne, Laura. Dann bitte ich dich aufzulegen und die Heike ruft dich gleich zurück. Mache ich. Vielen, vielen Dank. Alles Gute und viel Glück. Tschüss. Danke, tschüss. 1.25 Uhr und das ist eine perfekte Zeit für Frank. Frank ist 57. Guten Morgen, Frank. Morgen, Domian. Hallo, Frank. Weswegen rufst du an? Was ist dein Thema? Ja, ich bin krebskrank und ich hatte Leberkrebs. Und der ist auch erfolgreich entfernt worden. Aber die Leber war halt oder ist halt kaputt. Mhm. Und dadurch bin ich auf die Warteliste gekommen für ein Spenderorgan und bin auch, bis auf die High Urgent gekommen, das heißt also höchste Dringlichkeitsstufe. Ja. Und im Februar, am 20. Februar, bekam ich den Anruf dieses Jahr. Ne? Mhm. Wir haben ein Organ für Sie, kommen Sie schnell. Mhm. Ne? Bin dann auch dahin, also ne, das war für mich ja Freude pur, weil ich denke, jetzt neues Leben, es geht los, so kannst wieder planen, kannst wieder arbeiten gehen demnächst und so weiter. Ne. Bin dann in Narkose gelegt worden und als ich wach wurde, stand der Professor vor mir und hat mir dann eröffnet, dass sie mich nicht transplantieren konnten, weil der Krebs zurückgekommen ist, zwar nicht in die Leber, aber dafür hatte in die gesamte Bauchhöhle gestreut. Und das konnte man vorher nicht im MRT sehen? Nee, der Tumormarker ist also in den letzten 3-4 Monaten vor der Operation ungemein gestiegen. Mhm. Und die haben also wirklich alles probiert. Von MRT, CT, KM, Sono, Knochenkrebs. Also wirklich, die haben gesucht, wie verrückt. Man hat nichts gesehen. Sie konnten das nicht erkennen. Und erst nachdem sie es geöffnet haben. Ja, genau, weil diese Metastasen eine Form von, er sagte mir, der Professor, die werden im Moment, also im Februar war das, erbsengroß und würden so wie Wasserblasen aussehen. Und daher konnten sie das in der Bildgebung nicht erkennen. Ach so. Gott, aber was für eine Erschütterung für dich. Du gehst hoffnungsvoll in die Operation rein, wachst auf und bekommst dieses gesagt. Ja, das war natürlich äußerst brutal. Ne? Wie geht es dir denn heute, ein paar Monate später? Ich habe jetzt mit der Aszites zu tun, das heißt Bauchwassersucht. Ne? Mhm. Die Leber ist jetzt durch die OP und die Narkose, ist sie jetzt wirklich völlig kaputt. Ne? Ich bin auf der Childliste auf 11 Punkte, das heißt komplett austherapiert. Ne? Also ich warte quasi nur noch aufs Ableben. Ne? Hast du Schmerzen? Ja, das schon, aber ich bekomme ja auch Schmerzmedikamente. Ne? Bist du zu Hause oder jetzt in einer Klinik? Ich bin jetzt zu Hause. Ich muss aber so circa jeden vierten, fünften Tag in die Klinik, weil ich dann wieder so viel Wasser im Bauch habe. Das muss dann punktiert werden, wird dann abgelassen. Und das sind dann jedes Mal so im Schnitt 5 Liter. Ne? 5 Liter? Ja, die da abgelassen werden. Das ist also auch unheimlich kraftraubend. Ne? Und der ganze Elektrolythaushalt ist durcheinander. Ich hatte dann jetzt nochmal eine OP bekommen vor 5 Wochen, da hat man mir die Fortader, die ja direkt in die Leber geht, die hat man umgeleitet. Da habe ich so ein Tipps gesetzt bekommen. Und dann geht der Blutkreislauf halt zu 80% an der Leber vorbei. Und dadurch entsteht nicht mehr so viel Bauchwasser. Allerdings hat das nicht funktioniert, weil der Krebs, ne, der wirkt dem entgegen. Ne? Also diese OP war leider, umsonst. Nochmal, Frank, zurückzukommen auf die Situation da im Februar, als der Professor dir das dann erklärt hatte, und du das verstanden hast, was da passiert ist, was hast du denn da gedacht und wie hast du dich gefühlt? Ja, ich war ja noch ziemlich benommen von der Narkose. Das hat auch also gut 4 Tage angehalten. Dann bin ich dann auch entlassen worden. Ne? Mhm. Aber irgendwie, ja natürlich, ich wollte mich dann wegmachen. Ich wollte Suizid begehen. Ne? Mhm. Mhm. Hab mir auch alles besorgt dafür. Und hast du es versucht? Bitte? Hast du es versucht? Nee, ich habe mich nicht getraut. Also ich habe alles da gehabt von wie? Plastiktüte und Tabletten, was eben nötig ist dazu. Mhm. Ne? Und aber ich habe es nicht geschafft. Ne? Ich habe einfach dann zu viel Angst gehabt und gesagt, komm, nimm jeden Tag mit, den du noch kriegst. Ne? Lebst du alleine, Frank? Ich lebe alleine. Bin geschieden vor 1,5 Jahren. Mhm. Hast du Kinder? Ja, ich habe eine Tochter, aber da besteht kein Kontakt schon seit Jahren. Hast du denn Menschen um dich herum, Freunde, Eltern vielleicht noch? Mein Vater ist verstorben, meine Mutter lebt in Bayern, aber mit meiner Mutter telefoniere ich jeden Tag. Wie weit wohnt ihr auseinander, du und deine Mutter? Ja, die wohnt in Reit-im-Winkel. Und du? Ich in Köln. Ach, in Köln. Achso. Ja, okay, gut. Mhm. Ja. Ist ja direkt bei Köln. Erfstadt. Also, ihr telefoniert viel mit der Mutter. Hast du denn hier in Köln Freunde? In Köln habe ich meine Oma. Ach, die Oma lebt auch noch? Ja, die ist 98 und das ist einfach meine Oma, das ist die Beste. Ne? Und also, die kümmert sich auch um dich noch, kann sie? Ja. Die kocht und friert ein und ruft auch anständig jeden Tag. Ne? Und du wohnst alleine in deiner Wohnung? Ja, ich bin alleine. Ich habe zwar eine Haushaltshilfe über die Krankenkasse, aber die kommt nur einmal in der Woche. Jetzt zur Zeit kommt meine geschiedene Frau des Öfteren und hilft mir halt. Mhm. Ne? Wie ist das jetzt für dich zu wissen, ich habe nicht mehr lange zu leben und ich bin schwerst erkrankt? Ja, das ist wirklich unheimlich schwer. Ne? Mhm. Also ich muss irgendwie damit klarkommen, dass für mich die Uhr abgelaufen ist. Ne? Kommst du damit klar? Tja, so tagsüber, ne, wenn ich abgelenkt bin und das verdrängen kann, dann geht das. Ne? Mhm. Ich bin ja auch durch die Erkrankung ständig müde. Ne? Ich bin ja gar nicht mehr belastungsfähig. Mhm. Ne? Dann schlafe ich unheimlich viel, nur wenn ich dann abends alleine bin. Ne? Mhm. Dann kommen die ganzen Gedanken hoch und ins Dunkel ist. Ja. Mhm. Gibt es etwas, was dir Trost schenkt? Tja, das ist schwer zu sagen. Mhm. Ich versuche mir zu sagen, sterben müssen wir alle. Mhm. Ich meine, Frank, hast du so Pläne gemacht für die nächste Zeit, also für die Zeit, wenn du vielleicht nicht mehr alleine zu Hause zurechtkommst? Ja, also man redet natürlich auf mich ein, dass ich in ein Hospiz gehen soll. Mhm. Aber ich will das nicht. Du möchtest ich mich noch selber waschen kann und essen und so weiter, dann will ich auch nicht. Ne? Du möchtest in deiner Wohnung sein. Ja. Mhm. Es gibt ja auch, das weißt du wahrscheinlich, es gibt ja auch ambulante Hospizbetreuung, dass die vorbeikommen und sich um dich kümmern, die Mitarbeiter. Oder auch von einer Palliativstation. Wir sind ja in Köln gut versorgt mit Palliativmedizin. Mhm. Dass die zu dir nach Hause kommen. Weißt du das, dass das möglich ist? Ja, mit diesen Leuten bin ich da gerade im Gespräch. Ne? Dann kann man das ja vielleicht so regeln. Wenn du den Wunsch hast, zu Hause zu bleiben, dass du zu Hause auch bleibst und dass die Leute dich betreuen zu Hause. Ja, da, wie gesagt, das ist... Also ich habe mit der Dame letztens gesprochen, da von dieser Palliativ. Mhm, ne? Und die hat das wohl auch beantragt. Ich habe auch eine Sozialarbeiterin, die sich um mich kümmert. Ne? Also, ich, was jetzt Amtswege angeht, Krankenkasse etc., alles schaffe ich nicht mehr allein. Nein, da brauchst du, nee, da muss jemand sein, der dir unter die Arme greift. Aber da hast du ja schon ein paar Leute, wie du gerade gesagt hast. Frank. Ja. Glaubst du an Gott? Ja. Also ich bin kein Kirchgänger, ne? Aber solange ich denken kann, bete ich halt und das kann dir ja auch in der Situation, wenn du den Glauben hast, kann dir das ja schon auch Halt und Stütze sein. Naja, das ist, weißt du, ich habe natürlich, ne, die ganzen Monate über, wo ich die Krankheit hatte, immer gebetet. Ne? Naja, und dann kriege ich auch endlich ein Organ. Ne? Und es ist auch alles eigentlich super gelaufen bei mir. Ne? Ich habe das mit der Viruserkrankung, das ist erfolgreich bekämpft worden. Ne? Das war auch so eine Versuchsstudie. Und aber dann ja, wie dann zum Ende hin schlimmer und schlimmer wurde, kriegte ich auch das Organ, ne? Und passte und war genial alles. Und dann ist der große Rückschlag, dass es eben doch verschwunden worden ist. Da habe ich natürlich gezweifelt, ne? Jetzt die erste Zeit, ne, mit meinem Glauben. Ne? Aber das ist mittlerweile hatte ich das erledigt, ne? Also ich glaube, wenn es einem so schlecht geht, dass es immer gut ist, wenn man sich vor Augen führt, was man an schönen Dingen im Leben erlebt hat und erleben durfte, dass man dafür schon dankbar sein muss. Und das da hast du recht. Wenn ich darüber nachdenke, dann ärgere ich mich oft, dass ich das in der ganzen Zeit viel zu wenig wahrgenommen habe. Ne? Man ist ja nie zufrieden, man will ja immer mehr. Ne? Da muss es, was weiß ich, eine tolle Wohnung sein, ein tolles Auto sein. Der Mensch will immer mehr. Ja, und das ist alles gar nicht nötig. Ne? Aber dennoch, was hast du jetzt noch einen Wunsch, den du gerne dir erfüllen möchtest? Oder einfach so einen Wunsch ans Leben für die letzte Lebenszeit? Ach ja, ich hatte schon ja sozusagen so eine To-Do-List. Ne? Aber das geht jetzt mit meiner Gesundheit rapide bergab und da muss ich schon einiges von streichen. Ne? Das heißt, jeder Tag, den du zu Hause einigermaßen ruhig verbringen kannst, ist schon ein Geschenk. Genau, ja, so ist das. Ich kann im Moment doch gar nicht mehr so Menschen um mich herum vertragen. Das ist mir zu anstrengend. Lieber Frank, ich möchte dir anbieten, dass du jetzt, wenn wir Schluss gemacht haben mit dem Gespräch, dass meine Psychologin nochmal mit dir spricht. Ist das okay? Ja. Vielleicht können wir dir auch noch, du bist ja hier in Köln, vielleicht können wir dir auch noch ein paar Tipps an die Hand geben. Mit der Palliativmedizin bist du schon in Kontakt, aber wir überlegen mal. Ja. Okay. Ich wünsche dir sehr viel Kraft für deine restliche Lebenszeit und dass du trotz aller Belastung noch ein paar schöne und befriedigende Stunden verleben kannst und Tage verleben kannst. Ja, danke. Von Herzen alles Gute von meiner Seite aus. Ja, ja. Und du legst bitte auf und die Heike ruft dich gleich zurück. Okay, ich danke dir. Ne? Auf Wiederhören, Frank. Ja, tschüss. So, jetzt geht's weiter mit Lara. Und Lara ist 25. Guten Morgen, Lara. Hallo Domian, ich bin 24. Du bist 24, entschuldige bitte. Hey, macht ja nichts, alles gut. Lara, was ist dein Domian. Thema? Mein Thema ist, ich rufe dich gerade aus meiner Nachtschicht an, der Nachtschicht in der Psychiatrie. Ach, du bist Krankenschwester oder Ärztin? Nein, ich bin keine Ärztin und auch keine Krankenschwester, sondern ich bin Erzieherin und arbeite in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ah, und hast Nachtdienst gerade? Genau. Und was ist genau der Grund deines Anrufes? Der Grund meines Anrufes ist, dass ich einfach mal transparent machen wollte, was Psychiatrie so bedeutet, weil ich immer wieder feststelle, wenn ich irgendwo sage, Mensch, ich arbeite in der Psychiatrie, dass die Leute sich immer noch vorstellen, dass meine Patienten hier alle mit Zwangsjacke und Schaum vor dem Mund sitzen. Und das ist ja wirklich irre, ne, Lara? Das geht mir auch so, wenn ich so von Psychiatrien erzähle, dann genau was du gerade gesagt hast, dass ganz viele Leute immer noch Angst haben und erschrecken und denken, Irrenhaus, da sind nur Bekloppte. Und ja, die laufen alle mit der Zwangsjacke rum. Und das ist genau das Gegenteil, weil die neuen Psychiatrien sind ganz hervorragende Einrichtungen. Du kannst es besser erzählen. Erzähl mal. Wie geht's dazu? Ja, genau. Schön geht's hier eigentlich zu. Also ich arbeite mit 13- bis 18-Jährigen hier auf meiner Station. Mhm. Und es hat halt ganz wenig von Krankenhaus, wie man sich das so vorstellt. Mhm. Unsere Station ist eine helle, freundliche Station. Mhm. Und ich habe hier ganz normale Jugendliche, die halt einfach Hilfe in ihrem Leben benötigen. Weswegen wurden diese jungen Leute eingewiesen? Das ist ganz verschieden bei uns. Also wir haben ganz viel soziale Phobien zum Beispiel. Wir haben Jugendliche, die suizidal sind, die eben nicht mehr leben möchten. Mhm. Wir haben Jugendliche mit Zwangserkrankungen, mit Essstörungen, eben die ganze Bandbreite. Was wird denn hauptsächlich so im Alltag dann in der Psychiatrie mit diesen Jugendlichen gemacht? Oder was müssen die machen? Also es ist so, dass es, wir sind Therapiestationen. Das bedeutet, die meisten Jugendlichen, die zu uns kommen, die sind freiwillig hier und standen auf einer Warteliste. Mhm. Und bei diesen Patienten ist es dann auch so, die haben echt ein straffes Programm bei uns. Die haben ganz viel Dinge, die sie hier tun. Die haben ein handwerkliches Training, arbeiten hier mit Holz, können hier ein bisschen Geld verdienen. Mhm. Die haben natürlich Therapiegespräche mit ihren zuständigen Therapeuten auf Station. Mhm. Sie haben Sportgruppe, sie haben hier Kochgruppe, sie haben soziales Kompetenztraining. Also es ist wirklich los. Und sind nicht hinter Gittern und nicht eingesperrt? Nein, nein, das sind sie nicht. Ich meine, das gibt es natürlich auch bei ganz schweren Fällen, aber das ist ja eher der Normalfall, den du wahrscheinlich jetzt beschrieben hast. Genau, also man muss dazu sagen, wir sind auch eine offene Station. Bei uns können die Jugendlichen in den Ausgang gehen nach einiger Zeit. Ne, wenn wir hier sehen, Mensch, dem trauen wir das zu, der kann hier rausgehen und der haut uns nicht ab. Das geht. Die Türen sind immer offen. So. Und wie lange im Durchschnitt sind denn die Jugendlichen da? Meine Jugendlichen sind im Durchschnitt so 3 bis 4 Monate hier. Das ist so Regeltherapiezeit. Mhm. Was muss passieren, welches Fehlverhalten muss vorliegen, dass die Klinik oder dass ihr sagt, nee, das gibt's hier bei uns nicht, auf Wiedersehen? Das ist selten. Also unsere Jugendlichen sind ja nun mal hier, weil sie Probleme haben. Wir haben hier auch Jugendliche, die einfach wegen so einer Regelakzeptanzschwierigkeit hier sind. Die haben eben Probleme damit, Regeln zu befolgen. Und da muss es schon ordentlich knallen, dass wir sagen, bitte geh. Also aber wie das geht ihr damit ganz, um, ganz selten vor. Wenn die Jugendlichen sich nicht an Regeln halten und in einem Haus wie in der Psychiatrie muss man sich an Regeln halten, welche Sanktionen gibt es denn dann? Also pass auf, Domian, bei uns läuft das hier über ein Stempelsystem, so eine Art Belohnungssystem. Die Jugendlichen hier, die erarbeiten sich bestimmte Dinge über eine Rückmeldung, die wir zweimal am Tag geben. Mhm. Das bedeutet, wenn die Jugendlichen sich hier gut benehmen, bekommen sie dafür Stempel. Wenn die ihre Therapien einhalten, ein Wochenziel bedienen, bekommen darüber Stempel und darüber ihren Ausgang, ihre Zeit mit ihrem Handy, die sie verbringen dürfen. Also ein Belohnungssystem. Genau, und das zieht tatsächlich relativ gut, weil wenn die sich nicht benehmen, heißt das, Stempel sind gestrichen und das gibt deutlich weniger Freiheiten hier. Ne? Handy ist ein gutes Stichwort. Das heißt, Sie dürfen das Handy nicht den ganzen Tag benutzen. Nein, das ist hier ganz wenig bei uns auf Station. Es ist so, dass die Jugendlichen sich eben über die Stempel einen Ausgang mit ihrem Handy verdienen dürfen. Mhm. Und dann lösen sie jeden Freitag ihre Stempel ein, kriegen dann sozusagen Gutscheine. Mhm. Und dann ist das 15 Minuten bis 30 Minuten Ausgang mit Handy. Genau. Ja. Und dann dürfen sie sich das hier bei uns im Dienstzimmer abholen und dürfen damit raus. Aber sonst ist Handy komplett tabu hier. Was macht ihr, wenn ein Jugendlicher wirklich abhaut? Naja, dann, das kommt gar nicht so selten vor. Dann wird die Polizei wird eingeschaltet, ne? Das wird eine Fahndung rausgegeben, also die werden gesucht und die Eltern werden informiert und in den meisten Fällen tauchen die hier so schnell wieder auf, wie sie halt weg gewesen sind. Nun bist du ja auch noch sehr jung mit 24. Genau. Bist ja noch sehr nah dran an den Jugendlichen. Nehmen die dich ernst? Respektieren die dich? Ja, tatsächlich war das auch ein riesiger Gedanke, den ich mir gemacht habe, bevor ich hier angefangen habe. Mensch, wenn ich da hinkomme, selber noch irgendwie, ganz nah dran. Genau, du könntest locker wahrscheinlich auch als 20-Jährige durchgehen. Vielleicht, ja. Ja, aber das funktioniert tatsächlich. Ich sehe das sogar als ziemlich großen Vorteil, dass ich noch so nah dran bin. Also ich habe hier schon ganz oft die Erfahrung gemacht, dass es mir einfach gut gelingt, mit den Jugendlichen hier in einen Kontakt zu kommen. Siehst du äußerlich aus? Ähnelst du dem einen oder anderen auch? Vielleicht ein bisschen. Also das ist auch ein gutes Stichwort. Das ist auch wieder eine Brücke. Ich bin ziemlich tätowiert. Ah ja, sehr gut. Genau, ich bin auch gepierst. Also ich. Eine von uns, denken die dann. Ja, das kommt wohl vor. Ja, genau. Vielleicht. Und, ja, das kann in der Tat sehr, sehr förderlich sein. Als wenn du jetzt eine gestrenge 40-jährige Dame wärst. Dann also es ist hier einfach eine super Mischung. Ne? Wir sind ein ganz buntes Team. Wir haben hier alle Altersstufen und das ist toll. Und das ist auch manchmal schwierig mit Nähe und Distanz. Also ich merke das schon mit meinem Alter, dass auch Jugendliche da sind, die dann denken, naja, mit der kann man es machen. Das ist jetzt meine Freundin, genau. Mit der kann man das irgendwie machen. Aber eigentlich habe ich das bisher ganz gut hingekriegt, dass ich den Standpunkt da schon klar gemacht habe, dass es funktioniert. Sind da auch Jugendliche, die Probleme mit Drogen haben? Wir haben auch ab und zu welche, die Probleme mit Drogen haben, ja. Allerdings, das ist relativ selten. Also gut, es kommt oft vor, dass wir hier Jugendliche haben, die irgendwie Cannabis konsumieren. Das ist ja schon fast so, oftmals die Norm schon fast. Ja. Gelingt es euch denn, die Drogen aus der Klinik fernzuhalten? Das gelingt uns weitestgehend, ja. Also es wird auch viel, also bei Aufnahme wird gefilmt. Ne? Wir gucken schon die Sachen durch von den Jugendlichen, die hier aufgenommen werden. Mhm. Aber natürlich, die haben Ausgang. Natürlich kommt es vor, dass auch mal was hier auftaucht. Ne? Jetzt haben wir viele positive Sachen besprochen. Aber natürlich, überall gibt es auch Probleme in allen Bereichen. Was sind für dich so die Hauptprobleme oder das Hauptproblem? Das Hauptproblem. Das Hauptproblem, es ist schon wieder eigentlich fast, es ist nicht positiv. Also es ist so, dass wir teilweise die Erfahrung machen, dadurch, dass es hier wirklich, ich sag mal so, die Jugendlichen haben hier nichts auszustehen. Ne? Die haben es hier gut und es ist teilweise auch vielleicht manchmal zu angenehm, hierher zu kommen und viele Probleme verschwinden, die Jugendlichen. Die müssen nicht zur Schule gehen, die haben hier ein tolles Essen und andere, die sie verstehen. Ich denke, dass die Gefahr vielleicht in einigen Fällen da ist, dass die Jugendlichen sich immer wieder denken, naja, wenn es brennt, dann gehe ich halt wieder zurück. Ne? Was könnte man dagegen machen? Etwas härtere Seiten aufziehen? Wir diskutieren da viel drüber hier im Team, so ob es manchmal hier zu schön zugeht. Vielleicht müsste man manchmal, obwohl ich das eigentlich im Allgemeinen nicht sagen kann, weil die Jugendlichen, die haben hier echt einen harten Job, ne? Die arbeiten an sich und es ist auch nicht die Aber Norm. Gut. Es ist irgendwie ein Aspekt, den ihr auf jeden Fall im Auge habt und der diskutiert wird. Liebe Lara, wie lange wirst du jetzt noch dort arbeiten? Wie lange geht dein Vertrag? Mein Vertrag geht jetzt über 2 Jahre. Das bedeutet, das ist noch komplett 2017. Ich bin noch gar nicht so lange hier. Erst seit Januar tatsächlich. Ah, sehr gut. Genau. Und ja. Und musst dann noch viele Nachtschichten machen? Ja, genau. Das heißt, bis Ende des Jahres kannst du uns dann ja treu bleiben. Ja, Domian. Ja, unbedingt. Und also ich weiß auch noch nicht so recht, was ich machen soll, wenn du nicht mehr da bist. Du begleitest mich schon so lange. Liebe Lara, ja, das war ein schöner Einblick in deinen Berufsbereich, den man auch nicht so alle Tage hört. Dafür danke ich dir sehr herzlich. Ich danke dir, und dass ich dich nochmal hören durfte, bevor du aufhörst. Wünsche viel Erfolg bei deiner sehr sinnvollen und guten Arbeit. Wie lange musst du jetzt heute noch? Bis 6 Uhr morgens? Nee, bis 7 geht mein Bis 7? Lied. Oh, das ist natürlich bis eine lange 7. Zeit. Und wann geht's abends los? Um 21 Uhr. 21 Uhr bis 7. Gut, dann bist du aber auch fertig dann um 7, ne? Vermutlich. Und wann kommst du dann in Schlaf, wenn du bis 7 gearbeitet hast? Ja, dann komme ich so, also ich habe es nicht weit nach Hause, glücklicherweise. Mhm. Ich bin manchmal noch ein bisschen aufgekratzt, aber mit Glück gelingt es mir, um 8 im Bett zu liegen. Oh, das ist früh. Also, ja, das funktioniert aber eigentlich ganz gut. In der Regel höre ich immer so von Nachtarbeitern, dass sie mindestens 2 Stunden brauchen, bis sie dann so zur Ruhe kommen. Das geht ganz gut. Bei mir ist eher das Problem, dass ich schlafe dann halt nicht lange. Ich habe dann meine circa 4 Stunden Schlaf und dann bin ich halt hellwach. Ja, das ist auch nicht gut. Nee. Liebe Laura, komm gut durch die Nacht und alles Gute wünsche ich dir. Dir auch, du mir. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Ciao. So, liebe Leute, wir haben 1.50 Uhr. Ich möchte euch noch auf unser Thema übermorgen hinweisen. Ich wage mich ja an ein großes Thema, obwohl ich überhaupt null Ahnung habe von dem Thema, aber das ist vielleicht auch völlig okay. Wir reden über Fußball. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema Fußball und ich möchte gerne mit euch sprechen über Hooligans, über Extremfans. Ich möchte gerne mit Frauen reden, deren Männer total fußballverrückt sind, aber auch mit den Männern, die sagen für mich, ist Fußball das Allerwichtigste im Leben, dann erst kommen meine Freundinnen, dann kommt das Auto oder was weiß ich. Dann möchte ich gerne mit euch über das Thema Geld und Fußball sprechen. Findet ihr es gerechtfertigt, dass einmal die Vereine so wahnsinnige Summen bezahlen für Spieler und auch, dass die Spieler so viel Geld bekommen? Neulich hat mir ein Kollege, der in der Sportredaktion arbeitet, erzählt, dass man so mutmaßt, dass manche Spieler 300.000 Euro pro Monat verdienen. Da schlagen einem normalen Menschen ja die Ohren. Ja, ich möchte natürlich auch mit euch reden über Homosexualität und Fußball und ich möchte mit Fußballhassern reden. Zu denen gehöre ich nicht. Ich bin nur uninteressiert, kein Fußballhasser, aber mit Fußballhassern würde ich auch gerne sprechen. Also Thema Fußball am Mittwoch, wenn ihr gerne mitreden wollt, irgendetwas dazu beitragen wollt, sehr gerne. Meldet euch an unter domian@wdr.de oder ruft Mittwoch vor der Sendung oder während der Sendung an. Heute Freitemennacht und hier ist der René, 42. Guten Morgen, René. Guten Morgen, Domian. Hallo, René. Was ist dein Thema? Ich rufe an, ich bin Diabetiker. Ja. Und sag mal so, ich war früher Berufskraftfahrer, habe eine Amputation am rechten Vorderfuß erlitten durch Diabetes, musste meinen Führerschein abgeben. Ach je, wie alt warst du da? Von der Rentenversicherung aus, die hat mir verboten, den Beruf auszuüben. Ja, wie alt warst du da? Ich, das ist 4 Jahre, 5 Jahre jetzt her, maximal. Okay. Das ist vor 5 Jahren ungefähr. Mhm. So, dann habe ich natürlich auch kein Interesse gehabt zu fahren, weil Beruf aufgegeben. Jetzt habe ich einen neuen Job, bin wieder in der Spedition tätig, in einem Büro und wollte meinen Führerschein wieder erlangen. Ja. Das Straßenverkehrsamt in Düsseldorf, das wo es ist, hat mir Auflagen gemacht. Hat gesagt, ich muss zu einem Orthopäden, der muss mir bestätigen, dass ich fahrtauglich bin. Mhm. Das habe ich gemacht. Das ist wahrscheinlich das Übliche, ne? wenn man eine Amputation hat. Genau, die wollten Sicherheiten haben, dass man fahren kann. Mhm. Habe ich gemacht. Der hat gesagt, okay, bis 7,5 Tonnen dürfen Sie fahren. Mhm. Bin danach zu einem Arzt gegangen, der für innere Medizin zuständig ist, als mein Diabetes. Mhm. Kurze Frage noch, du würdest dann, möchtest mit einer Prothese fahren? Nein, ich habe einen Spezialschuh. Ich habe also das Gelenk und die Bänder hinten habe ich alles noch. Mhm. Mir fehlt nur die Spitze. Ach da so. Gibt es einen Spezialschuh, der geht so ungefähr bis zum Schienbein und damit kann ich fahren. Mhm. Okay. Das habe ich auch schon auf einem Übungsplatz probiert, ob das überhaupt Sinn macht, einen Führerschein wieder zu beantragen, bis funktioniert. Mhm. Und jetzt sagt mir das Straßenverkehrsamt, ich brauche einen diabetologischen Attest. Mhm. Den habe ich eingebracht, in dem drin steht, dass mein Langzeitwert eine bestimmte Höhe hat von 11. Normalerweise bei Gesunden ist er 5,9, bei Diabetikern so zwischen 8 und 9 so. Mhm. Jetzt ist meiner was höher und jetzt sagt das Straßenverkehrsamt, wir verweigern Ihnen den Führerschein. Wie sind denn die gesetzlichen Regelungen? Ja, genau das ist das ja, was ich deinem Kollegen schon gefragt habe. Es steht nirgendwo drin. Es steht nur drinnen, dass der Zucker eingestellt sein muss. Das ist er. Mein Hausarzt hat meinen Zucker eingestellt, so dass ich nicht unterzuckere und nicht überzuckere. Ja, gut, aber das hat er gemacht. Aber das Amt muss es ja irgendwie begründen. Ja, das Problem ist, mein Hausarzt darf es nicht bescheinigen. Es muss ein neutraler Arzt sein. Dieser neutrale Arzt hat reingeschrieben, dass ich fahren könnte, wenn mein Zucker eingestellt ist. Ja. Das ist er. Ja. Straßenverkehrsamt sagt, nee, das würde nicht gehen. Jetzt haben die mich in so ein Schlaflabor geschickt, weil sie gedacht haben, vielleicht habe ich Schlafstörungen, Aussetzer oder. Das ist aber nicht der Fall. Das Ergebnis ist für mich positiv, dass ich also keine Atemprobleme habe, keine Schlafstörungen habe, nicht. Ja, jetzt stehe ich da und kriege den Führerschein nicht wieder. Und das finde ich irgendwie nicht in Ordnung. Also auch nachdem du im Schlaflabor machst, ja, genau. Sagt das Amt immer noch, nee, wir kriegen das nicht. Genau. Das ist natürlich alles eine Kostenfrage, weil die ganzen Untersuchungen musste ich privat bezahlen. Ja. Das waren mehrere hundert von Euro. Das war knapp 700 Euro an Kosten. Ich verstehe. Da ich nun auch natürlich in Sachen Verkehrsrecht null Ahnung habe, liegt es ja eigentlich nahe, dass du für diesen speziellen Fall mal einen Rechtsanwalt konsultierst. Ja, das Problem ist aber, das sind alles wieder Kosten, die fressen mich irgendwann auf. Ja, also deswegen habe ich gedacht, vielleicht habt ihr irgendwie einen Rat, dass man da... Ja, aber du hast jetzt deinen Fall geschildert. Wir haben sehr viele Juristen im Publikum. Ich bin 100% sicher, dass irgendjemand Kluges und Nettes und freundlicherweise uns was mailen wird. Das wäre sehr gut. Was du machen könntest, wohin du dich wenden kannst, wie die rechtliche Lage ist. Also du hast bisher das alles so gemacht, wie das Amt es auch erwünscht hat. Genau, du warst im Schlaflabor, du warst beim unabhängigen Arzt. Das ist alles. Ich war sogar beim Augenarzt, da musste ich hin. Das habe ich alles gemacht, was die wollten. Ja. Sagen die denn noch irgendwie, was sie noch wollen, oder sagen die einfach jetzt nein? Die sagen, mein Langzeitwert wäre zu hoch. Okay, und das ist jetzt die Frage, ob dieser Langzeitwert in den Gesetzen festgeschrieben ist. Das ist die Frage jetzt, ne? Ja, wir haben jetzt mit mehreren Leuten schon recherchiert, da steht nirgendwo drin, dass es festgeschrieben ist. Wenn du den Führerschein wieder bekommst, wenn du wieder fahren darfst, möchtest du in deinen alten Beruf wieder zurück? Nein. Ich brauche den Führerschein eigentlich nur, um von zu Hause bis zur Arbeit 7 Kilometer täglich oder nachts zu fahren. Ich habe Nachtschicht immer. Ich will abends um 10 zur Arbeit fahren, morgens um 8 nach Hause und vielleicht mal nach Köln zu meinen Eltern von Düsseldorf aus. Okay, also du willst es privat nutzen und das ist ein Stück Freiheit für dich, dass du, du agierst. Ich kann schon nicht mehr gehen, bin 70% behindert durch den Fuß, also möchte ich ja wenigstens ein bisschen mobil sein. Und da ist ein Auto natürlich dann toll, weil man die Möglichkeiten hat. Genau. Du hast dich ja du hast ja gerade schon gesagt, mit mehreren Leuten drüber gesprochen. Was gibt es denn da noch für Ratschläge, die Freunde oder Bekannten dir gegeben haben? Ja, die sagen, nimm dir einen Anwalt. Aber nur, wie gesagt, das ist immer wieder so eine Frage des Preises, ne? Der Rechtsschutz macht nicht, ich bin ja rechtsschutzversichert, aber die sagen, das ist wieder eine andere Sache, da haben die nichts mit zu tun. Ach, das ist interessant. Da hätte ich jetzt auch gedacht, der Rechtsschutz... Nee, weil es geht um einen ärztlichen Attest für den Führerschein. Es geht nicht um meinen Führerschein selber, dass ich den irgendwie verloren habe wegen Trunkenheit oder sonst irgendwas. Ja. Und das ist das Problem. Also ein etwas individuelles, besonderes Problem, was du uns jetzt geschildert hast. Ich hoffe, die Zuschauer und Zuhörer haben das so verstanden. Ich bin sicher, dass die... genau kapiert haben. Ich bitte euch, uns zu mailen und wir reichen das dann gerne an den René weiter. Ich glaube, das ist der beste Weg, René, weil mein Psychologe und die Redaktion hat da, glaube ich, jetzt auch keine besondere Idee. Nee, das wäre mir schon vielleicht mitgeholfen, wenn man sich jemand meldet, der sagt, halt, ich habe da schon mal einen Fall gehabt oder habt da was gehört. Genau, ganz genau. Das würde mir schon weiterhelfen, weil ich, wie gesagt, ich bin abhängig von meiner Frau jetzt immer, die muss mich abends fahren, muss mich morgens holen. Ja. Und das sind Strapazen für meine Frau, die ist auch berufstätig den ganzen Tag. Verständlich, die ich ihr nicht zumuten möchte. Ja, und wenn du es dir zutraust und alles andere eigentlich... Ja, also ich arbeite nachts und habe keine Probleme. Und wenn ich jetzt Probleme hätte, würde ich sagen, okay, halt, geht nicht. Ja, wäre ich sogar einsichtig. Aber da ich mich körperlich fit fühle, was man so sagen kann, dass ich aber sonst keine Probleme habe. Also René, ich bin sehr gespannt und drück die Daumen, dass da ein paar gute Tipps rüberkommen und wir werden uns bei dir melden. Alles klar, ich danke. Alles Gute, René. Ciao. Gute Nacht noch. Tschüss, ciao. So, liebe Leute, das war unsere erste Sendung in dieser Woche in der Technik Martin Dannhauser. Und nochmal der Hinweis auf unser Hauptthema am Mittwoch. Mittwoch reden wir über Fußball. über Hooligans, über Extremfans, über Geld und Fußball, über Homosexualität und Fußball. Würde gerne mit dem einen oder anderen schwulen Top-Spieler mich mal unterhalten. Also die Möglichkeit besteht schon, sich hier zu melden. Und ich möchte mit Fußballhassern sprechen. Ihr könnt euch anmelden unter domian@wdr.de. Morgen sind wir auch wieder da. 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr morgen anrufen. Gute Nacht, bis morgen. Tschüss.